Teile des alten Metallgitterzaunes sieht man überall in den Dörfern links und rechts des Streifens. Dort begrenzen sie Gärten, halten Schafe zusammen oder schützen Bäume vor tierischer Knabberei. Oder sie fanden Einsatz in Gedenkkunstwerken, wurden auf Kreuze appliziert, gerne in Verbindung mit Stacheldraht, dem Assoziationsgaranten von Dornenkrone bis Konzentrationslager. Herausragend eine vom CSU-Ortsverband Alsleben errichtete Arbeit. Hier ist das ganze große Kreuz an sich aus Streckmetall gebogen. Eine imponierende Recycling-Metapher, die dem Klassiker Schwerter zu Pflugscharen sehr nahe kommt.